Ich hab doch nichts verbrochen. Nein, nein, Stella. Nicht, ich hab doch nichts verbrochen. Sprich das doch, als wenn er ein Polizist wäre und nicht ein Herr Doktor. Versuch's nochmal. Ich hab doch nichts verbrochen. Das ist schon besser. Ich werde an diesem Akzent noch sterben. Du hast dieses Frauenzimmer nur in Cockney geschrieben, um mich zu quälen. Stella, komm. Für was haben sie mich aufgeschrieben? Ich gehe doch nie hier auf den Strich. Jetzt musst du weinen. Higgins, Schluss jetzt, Weib, mit diesem abscheulichen Geplärre. Oder du kannst woanders Zuflucht suchen und nicht hier vor der Oper. Aber ich habe ein Recht zu sein, wo ich will, genau wie Sie. Higgins, eine Frau, die derart abstoßende und widerwärtige Äußerungen von sich gibt, hat kein Recht, irgendwo zu sein. Ja, kein Recht zu leben. Bedenken Sie, dass Sie ein menschliches Wesen sind, so mit einer Seele und der göttlichen Gabe einer artikulierten Sprache. So Ihre Muttersprache ist die Sprache ist Shakespeares und Miltons und der Bibel. Aber das geht doch nicht. Also, hocken Sie nicht da und gackern wie ein gekränktes Huhn. Bravo, Stella. Ich weiß gar nicht, was du willst. Du wirst wundervoll sein, wenn du noch richtig daran arbeitest. Du kriegst das doch hin. Joey, ich kann den Charakter nicht verstehen. Damit fängt es an. Ich verstehe nicht, warum es dir so schwerfällt, ordinär zu sein. Du brauchst doch nur ein bisschen natürlich zu sein. Das genügt schon. Und denke daran, laut und deutlich zu sprechen. Manchmal habe ich hinten im Theater kein Wort von dir verstanden. Was du nicht sagst. Ich darf behaupten, dass ich in jedem Theater der Welt verstanden werde. Vielleicht ist mit deinen Ohren etwas nicht in Ordnung. Ich weiß, dass meine Darstellung eine bloße Maskerade ist. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich viel zu alt für diese Rolle bin. Und du kannst mich totschlagen. Ein Cockney-Mädchen kann ich nicht spielen, ums Verrecken nicht. Unsinn, es ist ja alles da. Was dir noch fehlt, ist die Verzweiflung dieses Mädchens. Du musst eine getretene Kreatur glaubhaft machen, das soziale Problem. Solange du das nicht hast, werde ich dir zustimmen, dass du die Eliza nicht spielen kannst. Und Shaw auch nicht. Überleg dir das mal. Lieber Joey, ich hoffe wirklich, du wirst einen Haufen Geld verdienen und dir deinen fröhlichen Glauben erhalten, dass nur du und dein Stück ist ganz alleine geschafft haben und dass es außer dir nur Missgeburten und Trottel gibt. Wenn du noch weitere Befehle für mich hast, bitte durch den Inspizienten.